Erster David sagte zum Volk, mein Sohn Salomo ist noch jung. Gott hat ihn gewählt. Aber die Arbeit ist sehr groß. Das Haus ist nicht für Menschen, sondern für Gott. Zweiter, ich habe mit viel Kraft für das Haus Gottes gesammelt. Ich gab Gold, Silber, Eisen und Holz. Auch viele teure Steine habe ich bereitgestellt. Dritter, ich freue mich sehr auf das Haus meines Gottes. Deshalb gebe ich auch mein eigenes Gold und Silber dazu. Vierter, das sind 3000 Einheiten Gold und 7000 Einheiten Silber. Damit belegt man die Wände der Räume. Fünfter, das Gold und Silber ist für alle Geräte und Arbeiten. Wer möchte heute auch etwas für Gott geben? Sechster, da gaben die Anführer der Familien und Stämme freiwillig ihre Geschenke. Auch die Anführer der Soldaten und Beamten machten mit. Siebter, sie gaben für den Bau 5000 Einheiten Gold und 10.000 Goldmünzen. Dazu kamen viel Silber, Erz und Eisen. Achter, wer Edelsteine hatte, gab sie für den Schatz im Haus Gottes. Ein Mann namens Jehiel passte darauf auf. Neunter, das Volk freute sich über die vielen Geschenke. Sie gaben alles freiwillig und von Herzen. Auch König David war sehr glücklich. Zehnter, David lobte Gott vor allen Menschen. Er sagte, Gott von Israel, du bist groß für immer. Elfter, dir gehört die Macht und die Herrlichkeit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Du bist der wahre König über alles. Zwölfter, Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand ist die Kraft. Du machst Menschen groß und stark. 13. Unser Gott, wir danken dir jetzt. Wir loben deinen herrlichen Namen. 14. Wer bin ich und wer ist mein Volk? Wir können nur geben, weil du uns alles gegeben hast. Alles kommt von dir. 15. Wir sind nur Gäste bei dir auf der Erde. Unser Leben ist kurz wie ein Schatten. Wir bleiben nicht lange hier. 16. Gott, all dieser Reichtum für dein Haus kommt von dir. Es gehört alles schon dir. 17. Mein Gott, du kennst unsere Herzen. Du magst es, wenn Menschen ehrlich sind. Ich habe alles freiwillig gegeben. Auch dein Volk gibt hier gerne. 18. Gott von Abraham, Isaak und Israel, hilf deinem Volk. Lass sie immer so treu an dich denken. 19. Gib meinem Sohn Salomo ein gutes Herz. Er soll deine Regeln halten. Er soll das Haus bauen, das ich vorbereitet habe. 20. David sagte zum Volk, lobt Gott. Da lobten alle Menschen Gott. Sie beugten sich tief vor Gott und dem König. 21. Am nächsten Tag brachten sie Gott viele Opfer. Sie schlachteten 1000 Stiere, 1000 Widder und 1000 Lämmer. 22. Sie aßen und tranken an diesem Tag mit großer Freude. Sie machten Salomo zum zweiten Mal zum König. Zadok wurde der Priester. 23. Salomo saß nun auf dem Thron von David. Er hatte Erfolg und ganz Israel gehorchte ihm. 24. Alle Anführer und starken Männer folgten dem König Salomo. Auch die anderen Söhne von David taten das. 25. Gott machte Salomo vor ganz Israel sehr groß. Er gab ihm mehr Ehre als jedem König vor ihm. 26. David, der Sohn von Isai, war König über ganz Israel. 27. Er regierte insgesamt 40 Jahre lang. 7 Jahre war er in Hebron König. 33 Jahre war er in Jerusalem König. 28. Er starb alt und zufrieden. Er hatte viel Reichtum und Ehre. Sein Sohn Salomo wurde nach ihm König. 29. Die Geschichte von König David steht in anderen Büchern. Samuel, Nathan und Gad haben darüber geschrieben. 30. Dort steht alles über seine Macht und seine Taten. Es steht auch da, was in Israel und anderen Ländern geschah.